sind ein paar junge Leute, die aus Freude über die Krönung ihrer Königin einen kleinen Maskenball veranstalten. Wenn die richtigen Elenden kommen, hier ist kein einziger. Sehen Sie, da kommen doch Tausende. Das ist es. Sie haben die ungeheure Zahl der Armen vergessen. Wenn die da nun vor der Kirche stehen, das ist doch kein festlicher Anblick. Die Leute sehen doch nicht gut aus. Wissen Sie, was eine Gesichtsrose ist, Braun? Aber jetzt erst 120 Gesichtsrosen. Die junge Königin sollte auf Rosen gebettet sein und nicht auf Gesichtsrosen. Und dann diese Verstümmelten am Kirchenportal. Das wollen wir doch vermeiden, Braun. Sie sagen wahrscheinlich, die Polizei wird mit uns armen Leuten fertig werden. Das glauben Sie ja selbst nicht. Wie wird es aussehen, wenn anlässlich der Krönung 600 arme Krüppel mit Knütteln niedergehauen werden müssen? Schlecht wird es aussehen. Ekelhaft sieht es aus. Zum Übelwerden ist es. Mir ist ganz schwach, Braun, wenn ich daran denke. Ein Stuhl, bitte. Haben Sie gehört, Smith? Das ist eine Drohung. Sie, das ist eine Erpressung. Dem Mann kann man nichts anhaben. Dem Mann kann man im Interesse der öffentlichen Ordnung gar nichts anhaben. Das ist noch nie vorgekommen. Aber jetzt kommt es vor. Ich will Ihnen etwas sagen. Der Königin von England gegenüber können Sie sich benehmen, wie Sie wollen. Aber dem ärmsten Mann Londons können Sie nicht auf die Zehen treten. Sonst haben Sie ausgebraunt, Herr Braun. Ich soll also Mackie Messer verhaften. Verhaften? Sie haben gut reden. Erst muss man einen Mann haben, bevor man ihn verhaften kann. Ja, wenn Sie mir das sagen, da kann ich nicht widersprechen. Dann werde ich Ihnen also den Mann besorgen. Wir wollen doch sehen, ob es noch Moral gibt. Jenny, wo halten sich der Herr McKeith auf? Oxford Street 21, Basuki Tawdry. Smith, geht sofort nach Oxford Street 21 zu Suki Tawdry, nehmt McKeith fest und bringt ihn nach Old Bailey. Ich muss inzwischen meine Gala-Uniform anziehen. An diesem Tage muss ich mir meine Gala-Uniform anziehen. Braun, wenn er um sechs nicht hängt. Ach, Mac, es ging nicht. Haben Sie was gelernt, Braun? Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum hau ihn eben ruhig auf den Hut. Peachum dirigiert den Zug der Elendesten der Elenden in Richtung des Gefängnisses Old Bailey. Mackie Messer, der abermals zu den Huren gegangen ist, ist abermals von Huren verraten worden. Er wird nunmehr gehängt. Die Westminster-Glocken läuten. Konstabler bringen McKeith gefesselt in den Kerker. Hier herein, McKeith. Die Westminster-Glocken läuten schon das erste Mal. Stellen Sie sich anständig hin. Ich will nicht wissen, wovon Sie so einen kaputten Eindruck machen. Ich denke, Sie schämen sich. Konstabler? Ja, Sir. Wenn die Glocken von Westminster zum dritten Mal läuten, und das wird um 6 Uhr sein, müssen wir ihn gehängt haben. Bereitet alles vor. Sämtliche Straßen von Newgate sind schon seit einer Viertelstunde so voll von allen Schichten der Bevölkerung, dass man überhaupt nicht mehr durchkommen kann. Merkwürdig. Wussten Sie es denn schon? Wenn es so weitergeht, weiß in einer Viertelstunde ganz London. Da werden die Leute, die sonst zum Krönungszug gingen, alle hierher kommen. Und die Königin wird durch die leeren Straßen fahren müssen. Da müssen wir eben Dampf dahinter setzen. Wenn wir um 6 Uhr fertig sind, können die Leute noch bis 7 Uhr zurechtkommen zum Krönungszug. Mach, Schatz. Ja, Sir. Hallo. Smith, wie viel Uhr ist es? Haben Sie keine Augen? 5:04. 5:04. Also, Smith, ich will gar nichts sagen. Nichts von Bestechung, fürchten Sie nichts. Ich weiß alles. Wenn Sie sich bestechen ließen, müssten Sie zumindest außer Landes. Ja, das müssten Sie. Dazu müssten Sie so viel haben, dass Sie Zeit Ihres Lebens ausgesorgt hätten. 1.000 Pfund, was? Sagen Sie nichts. In 20 Minuten werde ich Ihnen sagen, ob Sie diese 1.000 Pfund heute Mittag noch haben können. Ich rede nicht vom Gefühlen. Gehen Sie raus und denken Sie scharf nach. Das Leben ist kurz und das Geld ist knapp. Und ich weiß überhaupt noch nicht, ob ich welches auftreibe. Aber lassen Sie herein zu mir, wer herein will. Das ist ja Unsinn, Herr McKees. Nun hört die Stimme, die um Mitleid ruft. McKees liegt hier nicht unterm Hagedorn, nicht unter Buchen, nein, in einer Gruft. Hierher verschlug ihn des Geschickes Zorn. Gott gibt, dass ihr sein letztes Wort noch hört. Die dicksten Mauern schließen ihn jetzt ein. Fragt ihr denn gar nicht, Freunde, wo er sei? Ist er gestorben, kocht euch Eierwein. Solang er aber lebt, steht ihm doch bei. Wollt ihr, dass seine Marter ewig währt? Morgen, Constable. Wir möchten mal dringend mit Captain sprechen. Na nun, Matthias, Junge, du siehst so aus wie ein ausgenommener Hering. 5:25 Uhr. Ihr habt euch Zeit gelassen. Na, schließlich muss... Schließlich, ich werde aufgehängt, Mensch! Aber ich habe ja gar keine Zeit, mich mit euch herumzugiften. 5:28 Uhr. Also, wie viel könnt ihr sofort aus eurem Privatdepot ziehen? Aus unserem... Früh um fünf? Ist es wirklich so weit? 400 Pfund. Ginge das? Ja, und wir... Das ist doch alles, was da ist. Werdet ihr gehängt oder ich? Liegen wir bei Sukitodri, anstatt uns dünne zu machen? Liegen wir bei Sukitodri oder du? Halt die Schnauze! Ich liege bald woanders als bei dieser Schlampe. 5:30 Uhr. Na, dann müssen wir es eben machen, Matthias. Herr Braun lässt fragen, was Sie als Henker als Mahlzeit haben wollen. Lassen Sie mich in Ruhe. Na, willst du oder willst du nicht? Spargel. Anbrüllen lasse ich mich überhaupt. Aber ich brülle dich doch gar nicht an. Das ist doch nur, weil... Also, Matthias, wirst du mich hängen lassen? Natürlich werde ich dich nicht hängen lassen. Wer sagt denn das? Aber es ist eben alles. 400 Pfund ist eben alles, was da ist. Das wird man doch noch sagen dürfen. 5:38 Uhr. Na dann aber Tempo, Matthias. Sonst nützt es überhaupt nichts mehr. Wenn wir nur durchkommen. Da ist ja alles voll, dieses Gesinde. Wenn ihr 5:05 Uhr nicht da seid, dann seht ihr mich nicht mehr. Dann seht ihr mich nicht mehr! Sind wir schon weg? Na, wie steht's? 400. Dann eben nicht. Ich muss Braun sprechen. Über zum Aussicht. Jetzt kommt und sieht, wie es ihm dreckig geht. Jetzt ist er wirklich, was man Pleite nennt. Wie ihr als oberste Autorität nur eure schmierigen Gelder anerkennt. Seht, dass er euch nicht in die Grube fährt. Ihr müsstet gleich zur Königin und den Haufen und müsstet mit ihr über ihn was sprechen. Wie Schweine eines hinterm anderen laufen. Ach, seine Zähne sind schon lang wie Rechen. Wollt ihr, dass seine Marter ewig währt? Wo ist er? Lassen Sie haben erst Nummer 16. Sie sind ja noch gar nicht dran. Ach, was heißt das, Nummer 16? Ich bin die Frau. Ich muss ihn sprechen. Aber höchstens 5 Minuten. Was heißt das, 5 Minuten? Es ist ja ganz unsinnig, 5 Minuten. Das kann man doch nicht so sagen. Das ist doch ein Abschied für ewig. Da gibt es doch eminent viel zu sprechen zwischen Mann und Frau. Wo ist er denn? Na, sehen Sie ihn denn nicht? Ja, natürlich. Ich danke schön.